Schwarze Handschuhe, viel Blut und Frauen als Opfer eines sadistischen Mörders. Das waren die Bestandteile des Giallo-Thrillers der 1960er und 70er Jahre. Für die einen übler sexistischer Schund, für Cineasten mit Hang zum makaber Abseitigen eine vergnügliche Anekdote der italienischen Filmgeschichte. Mutter des Giallo waren angeblich nicht nur die Edgar-Wallace-Filme, sondern vor allem Hitchcocks Psycho. So liegt es nahe, dass Gilles de Roy Hauptfigur in Peter Stricklands Film Barbarian Sound Studio wie Hitchcocks Norman Bates ein Muttersöhnchen ist. Toby Jones spielt diesen genial schüchternen Toningenieur, der Mitte der 1970er Jahre von einem italienischen Regisseur für die Vertonung eines Horror-, eines Giallo-Films angeheuert wird. Von diesem Film übrigens sehen wir in diesem Film nichts. Gilles de Roy hingegen bekommt weit weg von seiner Briefe schreibenden Mutter ein wenig zu viel ab von den blutigen Bildern und Einzug halten kann, wie es auch für den Giallo sich gehörte, der Wahnsinn. Am Ende verläuft sich Peter Stricklands Film Barbarian Sound Studio in abstrusen Banalitäten, aber seine Verbeugung vom alten Genre ist doch ein matschig-cineastisches Vergnügen. Barbarian Sound Studio von Peter Strickland, empfehlenswert. I believe it's complete mad, but not impossible. Vollkommen verrückt, aber nicht unmöglich. Verrückt, gut. Ja, das ist wohl die Idee von Danny, Tommy, Leona, Nettie und Kajal. Auf ihrer Website Fuck for Forest, so auch der Titel von Michal Marczaks Film über diese etwas andere Aktivistengruppe, bieten die Männer und Frauen aller Anfang 20 Nacktfotos und Amateurpornofilme. Wer das sehen will, muss spenden. Die Spenden allerdings sollen den Regenwald und das Leben der indigenen Völker retten. Der Filmemacher Michal Marczak zeigt in Fuck for Forest freiheitsliebende Idealisten, die mit ihrer libertären Lebensphilosophie die technisierte Welt des Konsumterrors hinter sich gelassen haben. Dabei hat die Website einiges eingebracht, wie die Erzählerstimme berichtet. At this moment, Fuck for Forest has a savings account with approximately 420.000 Euro set aside for saving the planet. 420.000 Euro auf dem Konto, die aber nicht konsumiert werden, sondern für die Rettung des Regenwaldes bereitstehen. Und dann machen sich Danny, Tommy und die anderen auf nach Amazonien, um das Geld zu übergeben. Wenn nun der erste Teil des Films Fuck for Forest wie ein Hippie-Traum aussah, fährt im Regenwald die Realität brutal auf die Träumer hernieder. Denn die Fuck for Forest-Aktivisten werden mit dem tief sitzenden Misstrauen der indigenen Stammesvertreter konfrontiert. Man glaubt ihnen ihre uneigennützigen Motive nicht. Eine Frau empört sich. Wir wollen euer Geld nicht. Das Aufeinandertreffen der naturidealistischen Freaks aus Berlin und der Naturvölker in Amazonien ist also ein Desaster. Michal Marczaks Film fasziniert, weil er dabei allerdings weder die Träumer noch ihre Träume trotz des Scheiterns denunziert. Deutlich werden an einem zugegeben exotisch wirkenden Beispiel die Widersprüche unserer Realität, auch die der Entwicklungshilfe. Die Vertreter der indigenen Stämme lehnen nämlich das Geldgeschenk der Fuck for Forest-Leute ab, zeigen sich aber ungeheuer fasziniert von der Kettensäge, die ihnen ein Vertreter am Rande der Versammlung präsentiert. Eine bitterböse, sehr traurige Pointe dieses Films. Fuck for Forest von Michal Marczak, herausragend. Noch ein Traum. Du willst doch von hier weg, oder? Dann hauen wir ab. Und wenn es dir irgendwo gefällt, dann bleiben wir da. Und wenn nicht, dann verschwinden wir wieder. Klingt wie ein schöner Traum. Noch ein Traum, der nicht wahr wird. Luke, Stuntman auf dem Jahrmarkt, Ryan Gosling spielt ihn, trifft Romina wieder, Eva Mendes, und damit sieht er zum ersten Mal seinen Sohn, von dem er nichts wusste. Und da er ein brillanter Motorradfahrer ist, beschafft Luke das Geld für seine neu gefundene Familie mit Banküberfällen. Die eine Vater-Sohn-Geschichte, die Derek C. and Friends in seinem Film The Place Beyond the Pines erzählt. Zu schauspielerischen Höchstleistungen hat der Regisseur dabei nicht nur Ryan Gosling, auch Bradley Cooper getrieben. Der nämlich spielt den zweiten Vater dieser Geschichte, einen Polizisten, dessen Wege sich auf tragische Weise mit denen des Bankräubers kreuzen. Vater und Söhne, zwei Akte. Und dann, 15 Jahre später im dritten Akt, begegnen sich die Söhne dieser Männer. Tödliche Verstrickungen kommen zu ihrem Ende. Das Tryptychon, das Derek C. and Friends in seinem Film entwirft, erzählt von Schuld und Sühne. Doch eine Bindung zwischen den drei Teilen dieses Films will sich so recht nicht herstellen, weder ästhetisch noch inhaltlich. The Place Beyond the Pines von Derek C. and Friends akzeptabel.